20 Uhr, Radio Lindisfarne aus Baden-Baden. Guten Abend. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Elsass. Bewölkt, Regen, Schneefallgrenze bei 800 Meter, gelegentlich Nebel- und Sturmböen. Temperaturen tagsüber 7, nachts gegen 0 Grad. Morgen erst freundlicher, gegen Abend Regen, am Mittwoch nur Regen. Das sind ja schöne Aussichten. Der Mensch ist der einzige Organismus auf diesem Planeten, der in der Lage ist, eine Jeans zu tragen. Nutzen wir dieses Geschenk der Natur. Blackout, jetzt auch für männliche Lebensformen. Blackout, deine zweite Haut. Ihre starke Blackout-Jeans erhalten Sie bei Hügelmoden Rheinstraße 15 in Bühl und bei Hügelmoden Hauptstraße 80 in Aachen. Firstfinanz, eine Initiative von Radio Ladies First. Firstfinanz verschafft Ihnen finanzielle Vorteile. Deshalb anrufen und aufsprechen 07222 14 54 4. 07222 14 54 4. Sichern Sie sich unser Angebot des Monats. Eine Rechtsschutzversicherung für sagenhaft günstige 278,60 Mark im Jahr. It's party time! Let's have a light beer party! Im Martinique, in Freudenstadt. Let's have a light beer party! Oh, yeah! Im Martinique, in Freudenstadt, da findet allergrößte Freude statt. Skatebike, Parkour, Aerobic Show. Halbier, Sache, Light, das macht uns froh! Im Martinique, in Freudenstadt. Let's have a light beer party! Altbiersbacher Leitbierparty, jetzt am 30. in Freudenstadt im Martinique. 20 Uhr und 2 Minuten Radio Lindisfarne aus Baden-Baden. Eine Verkehrsmeldung A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Offenburg und Laar Baustelle, 2 Kilometer Stau. Radio Lindisfarne aus Baden-Baden. Hallo Nachtschwärmer! Now here's what I want you all to do for me. Dangle, dangle, dangle, dangle, dangle, dangle, dangle, dangle. Heute Montagabend haben wir wieder einiges vor. Ganz neu, Let Me Go. Es wird bald in jedem Regal bei jedem Dischjockey stehen. You a Dischjockey? Dankeschön, Dankeschön. Hallo nach Schwimmen! Ich bin zu sexy für mein Hemd. Zu sexy für den Hut. Zu sexy für die Brille. Shut up! Wieso? Es war doch schön. Ich bin zu sexy für mich selbst. Super. Together.

Jetzt kommt wieder ein Mix und da suche ich wieder fünf Interpreten, bitteschön. Und dieser Mix ist wieder gespickt mit ganz, ganz tollen Top-Hits. 20.22 Uhr, Nachtschauer, wir sind mitten in unserem Gewinnspiel. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life, set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me. Stop bugging me, stop fussing me. Stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. It's my life. Ja, bis jetzt dürfte das noch keine Schwierigkeit machen, hier das rauszufinden. Take it to the max. Aber bald, sonst wird mein Süppchen kalt, Nachtschwimmer. 5 Interpreten brauche ich. Du bist dran. Und Und wir haben ja eine neue Telefonnummer, das wissen schon einige, aber für den, der es noch nicht weiß, hier ist er nochmal. Das ist die neue Telefonnummer von Radio Ladies First. 07229 30 77 30. It's cool. Cool. It's cool. Even cooler. It's cool, baby. Ready for a good time? Ja, AC/DC. So, meine Leitungen laufen heiß. Die Telefonnummer ist anscheinend schon bekannt jetzt im weiten Radioland. Und jetzt habe ich meinen ersten Kandidaten. Das ist der Matthias aus Eppingen-Rohrbach. Er ist 19. Hallo Matthias. Hallo Charlie. So, hast du den Mix gehört? Jawohl. Na, wollen wir mal hören, was du da hier zu bieten hast. Ja, also ein Snap, dann W. Richtig. Als nächstes Dr. Alban. Ganz genau. Dann Interactive. Bass Bombers und Two Unlimited. Ein Spezialist, ganz genau, das stimmt. Super stark, bravo. Und mein Beifallsjingle geht endlich wieder nicht, aber jetzt nochmal. Du kriegst eine CD, bleib bitte dran. Uhr und 31 Minuten, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Eine Verkehrsmeldung. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Offenburg und Laar, Baustelle, 2 Kilometer Stau. Astrologie. Jeden Donnerstag bei Radio Ladies First. Wenn Sie Ihr persönliches Horoskop ausführlich haben wollen, dann schreiben Sie an Radio Ladies First, Postfach 7570 Baden-Baden. Kennwort Sternstunde. Unser Hausastrologe Martin Schmid beantwortet Ihre Fragen ausführlich innerhalb von einer Woche. Das Ganze ist natürlich nicht ganz kostenlos, aber es lohnt sich. Deine Wohnung, die gefällt dir nicht mehr. Schöner wohnen ist doch nicht so schwer. Neue Möbel bringen neues Leben in dein Haus. Komm vorbei, schau mal rein. Stefan, das Möbelhaus mit den super günstigen Preisen. Windschutzscheibe kaputt? Das kann jedem mal passieren. Kein Problem für uns, die Autoglas-Profis, jetzt neu in Offenburg. Wir montieren Ihre neue Windschutzscheibe sofort, egal welchen PKW, LKW oder Bus Sie fahren. Die Autoglas-Profis in Offenburg, Englerstraße 9. Profis mit Erfahrung und mit Zeit für Sie. Hallöchen, liebe Bundesbürger. Winke, winke. 2000. Ist doch immer wieder das Schönste. Hannelore, schmeißt die Ottel an. Live. Haben wir noch gekannt? Patrick Hernandez, das war noch Zeiten. 20.36 Uhr, heute Montagabend. Da wurde folgendes Gespräch in einer Gefängniszelle belauscht. Harry bekommt im Gefängnis einen neuen Zellennachbarn. Fragt er ihn, warum bist du denn hier am Kahn? Ha, wegen eines missglückten Selbstmordversuchs. Wie bitte? Wie ist denn das möglich? Ha, ich wollte mich im Wald erschießen und habe dabei aus Versehen einen Rehbock getroffen. Einen Rehbock hat er getroffen. Leute, gibt's das? Gibt's nicht. Non-stop. Music! Let's play another record now. disco. So, hier ist der fröhliche Montagabend. Und die echten Nachtschwimmer hören schon beim ersten Ton Peter Gabriel. Power time! Oh, no! Open your mind. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. We'll be right back. Open Your Mind, ganz, ganz neu, 20.44 Uhr. Ein Top-Hit jagt den anderen hier. Ab 20 Uhr laut Infratest das meistgehörte private Abendprogramm in ganz Baden-Württemberg. This is the sound of Alternates. Noch ganz brandneu hier, die neue Seji. Die erste ist noch gar nicht oben in den Hitparaden, schon kommt die zweite. Easy to Love, die ganz neue Setchen. Da gibt es doch Leute, die kennen die erste nicht. Das gibt's ja nicht. Radioaction, radioaction. Take me now, baby, here's where I am. Pull me close, try to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is the blanket in which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hands. Take my hands, come undercover. Can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to life. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. It's a love. It's a love. It's a love. It's a love. Have I died when I'm alone? Love is a ring, telephone. Love is an angel, disguised as dust. You're not bad until the morning comes. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. You can't touch me now, can't touch me now. Because Tonight. Das war ein kleines Sitzi Special. Hey guys! Let me tell you what you can do! If you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000! And right on, baby! Wow! Erstmal Nachschwärmer. Tausend Dank für alle, die in Rottweil waren und die an den Radiogeräten waren, Samstagabend und uns zugehört haben. In Rottweil, in der Halle selbst, in der Stadionhalle, war es ja mal sowas von Spitzenklasse. Zumindest hatte ich den Eindruck so. Und die über 2000 Leute, glaube ich, auch. Das war ja zugunsten des Rottweiler Breitensports und den Check werden wir dann demnächst überreichen und das geben wir dann in der Zeitung hier bekannt, wie viel das war oder ist. Nochmal schönen Dank, es war super, war jetzt spitze. Auch allen vielen Dank, die in Altenheim waren, beim Dirk in der Festhalle Altenheim. So, kommendes Wochenende. Ist Charlie 2000 im Kinzigtal, in Gengenbach, in der Kinzigtalhalle. Kommenden Samstag, da war ich schon einmal vor einem Jahr, das ist eine riesengroße Halle. Chinese here. Enjoy the show, tell what we make and listen the place on which we hear. We give you fun and whatever you need. We have power, listen, we are the greatest on the road. Die zweite Anlage, Charlie's Checkpoint, ist unterwegs in kommenden Samstag in Herrenzimmern. Nein, falsch, eine Woche zu früh. Herrenzimmern eine Woche drauf erst. In Seedorf, in der Festhalle Seedorf. On the road again. 20,000 on the road. On the road again. On the road again. With Charlie 2000 on the road. On the road again. Hey, with Charlie 2000 on the road. On the road again. With Charlie 2000, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Wow, with Charlie 2000 on the road. On the road again. Okay, okay. Nochmal schönen Dank für vergangenen Samstag in Rottweil. One day and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the garden gate. There's not much time left today. A misunderstanding once, but now